Yeah. Ich hab immer noch die Skyline im Blick. Immer noch der Junge mit dem Mike Tyson Schnitt, yeah. Fick noch immer deinen Z-Promi-Status. Immer noch leckt Deutschrap Sonnys Anus. Ich hab immer noch das Ghetto in mir. Noch immer nicht den schwuchteligen Dresscode wie ihr, yeah. Ich hab immer noch die Cordon im Kleiderschrank. Immer noch bin ich unerwünscht in meinem Heimatland. Immer noch Abu Chaka Family. Wir haben die Hunde durchgefüttert, so wie Pedigree. Immer noch die Nikes und die Sweatpants. Und ich bin immer noch mit keinem von euch Best Friends. Es ist immer noch Ketten raus, Kragen hoch, Carlo Koks. Immer noch der AMG im Parkverbot. Ich bin noch immer auf der Street. Deutscher Rapper Ghetto werden, doch die Nutte weiß noch immer nicht wie. Immer noch Nike Air und Reebok Classics. Immer noch fick deine Mutter ist die Message. Immer noch scheiß drauf, wie du mich gerne hättest. Immer noch fick deine Mutter ist die Message. Immer noch Nike Air und Reebok Classics. Immer noch fick deine Mutter ist die Message. Immer noch scheiß drauf, wie du mich gerne hättest. Immer noch fick deine Mutter ist die Message. Ich bin immer noch der Nummer 1 Staatsfeind. Ich häng noch immer nicht mit irgendeinem Karl-Heinz. Ich box euch immer noch zurück in die 60s. Nutten kommen immer noch zurück, so wie Frisbees. Ich ruf immer noch, fick die Polizei. Und immer noch hab ich den Rhythm of the Night, yeah. Ich bin immer noch der Junge, der die Trains bombt. Immer noch der allergrößte Hurensohn, K1. Immer noch der, der die Gesetze bricht. Immer noch der Rapper, der dich battelt mit nem Messerstich. Ich häng noch immer nicht mit Promis aus Prinzip. Immer noch CCN, Sonny bounce den Beat. Immer noch kein Rapper, komm auf deine Party wie ein Hochzeitscrasher. Ich bin noch immer auf der Street, deutscher Rapper Ghetto werden, doch die Nutte weiß noch immer nicht wie. Immer noch Nike Air und Reebok Classics. Immer noch fick deine Mutter ist die Message. Immer noch scheiß drauf, wie du mich gerne hättest. Immer noch fick deine Mutter ist die Message. Immer noch Nike Air und Reebok Classics. Immer noch fick deine Mutter ist die Message. Immer noch scheiß drauf, wie du mich gerne hättest. Immer noch fick deine Mutter ist die Message.